Die ersten Schritte auf den Spuren der Droste. Ein Blühstreifen rechts, ein überbordendes Rapsfeld auf der linken Seite. Sah so die Landschaft aus in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, als Annette von Droste-Hülshoff als junge Frau unzählige Male hier ihre Streifzüge unternahm, durch Wiesen und Felder? Was hat sich verändert? Was ist geblieben? Der Wandel ist das große Thema dieses Lyrikweges. Der Wandel der Landschaft kommt in jeder Station vor. Der Wandel der Literatur, wie greifen wir heute Literatur von Annette von Droste-Hülshoff und aus der Zeit auf? Und wie verarbeiten wir auch die Landschaft und vor allen Dingen den Wandel eben auch der Landschaft? Der Lyrikweg gibt darauf künstlerische, manchmal auch verspielte Antworten. Mitverantwortlich dafür ist Claudia Ehlert vom Center of Literature auf Burg Hülshoff. Das Literaturmuseum und die Droste-Stiftung haben zusammen mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe einen 7 Kilometer langen, abwechslungsreichen Wanderweg geschaffen. Es ist nicht nur ein Wanderweg, es ist nicht nur eine schöne Bereicherung für die Radregion Münsterland, sondern es ist eben auch ein Outdoor-Museum mit gestalteten Räumen in der Natur, die eben zum Verweilen und zum Vertiefen von bestimmten Themen oder eben auch vom Werk und Leben Annette von Droste-Hülshoff einladen. 20 Infostationen geben Auskunft. Stahlstelen bieten Sicht und Haltepunkte. Jede Station setzt Akzente. Die renaturierte Brücke über den Wasserlauf der Münsterländischen Ahr, die alte Eibe, die Heidelandschaft am Haus Rüschhaus. Man kann die Versteinerungen selber ertasten, die hier im Münsterland gefunden wurden. Man kann an 2 Kurbelkisten die damalige Heidelandschaft unweit des Rüschhauses wieder zum Leben erwecken. Und hier unweit der Burg eben die Vogelstimmen, die es hier in der Gegend gegeben hat oder auch noch gibt, die kann man auch wieder zum Klingen bringen. Annette von Droste-Hülshoff war nicht nur eine bedeutende Lyrikerin und Autorin, sie war auch Naturliebhaberin. Darin war sie ihrem Vater ähnlich. Vogelstimmen tauchen häufig in ihrem Werk auf. 1838 schrieb sie: Der Morgen war so schön. Nachtigallen rechts und links antworteten sich so schmetternd aus dem blühenden Gesträuch und Hagen, dass ich um 5 Uhr im engsten Sinne des Wortes davon geweckt worden bin und es mir unmöglich war, wieder einzuschlafen. Sie sieht den Menschen als Teil der Natur und das ist ja eigentlich eine Stelle, an der wir heute auch wieder sehr stark stehen, weil wir die Grenzen des Planeten sehen. Droste hat die in vielen Texten auch schon vorausgesagt und darauf aufzubauen und eben diese Sprache, die sie dafür findet, für uns heute vielleicht wieder neu zu finden, das wäre eigentlich toll, wenn das gelingen würde. Dabei helfen Jörg Albrecht, dem künstlerischen Leiter der Burg Hülshoff, dass viele Kulturschaffende die Droste längst wiederentdeckt haben. Zu ihrer Zeit galt sie als das verschrobene, seltsame Fräulein mit lyrischem Talent. Heute ist sie für viele zeitgenössische Künstler eher Avantgarde. Claudia Ehlert. Es ist ja ein Lyrikweg, das heißt, der Fokus war natürlich auch auf Lyrikerinnen und Lyriker zu schauen. Also Ranjit Hoshkote haben wir dabei, John Burnside, Yoko Chawa, da sind alles Menschen, die für diesen Lyrikweg eben exklusiv einen Text geschrieben haben und haben die tatsächlich auch selber eingesprochen. Das heißt, wenn man sich die Lyrikweg-App herunterlädt, hat man nicht nur diese wunderbaren Texte in der Hosentasche, sondern hat auch die Künstlerinnen und Künstler im Ohr, im Original. Mehr als 50 internationale Künstlerinnen und Künstler haben mitgemacht. Unter ihnen auch die bekannte Kinderbuchautorin Cornelia Funke, die 2015 noch mit dem Droste-Preis geehrt wurde. Sie hat exklusiv für den Lyrikweg zusammen mit einer Illustratorin ein Kinderbuch verfasst: Annette, Quercus und die wilden Worte. Dabei vollzieht der Wald- und Wasserelf Quercus eine Erkundungstour durch die Droste-Landschaft. Der Droste hätte es vermutlich gefallen, meint Jochen Griewatsch, bis vor kurzem Leiter der Droste-Forschungsstelle in Münster und Ideengeber des Weges. Mit dem Gesamtprojekt ist er jedenfalls mehr als zufrieden. Wir haben Literatur und wir haben Kulturgeschichte und wir haben Naturkunde. Und dazu kommt natürlich auch touristisches Angebot, Picknickmöglichkeiten, Versorgungsgeschichten und eine App. Also das ist schon eine sehr gut gefüllte, aber insgesamt eben auch sehr wunderbar aufeinander abgestimmte Sache. Nur eine Sache wurmt. Die Droste Lyrikweg-App sollte man am besten schon vorher herunterladen. Denn das Mobilfunknetz in der Droste-Landschaft, heißt es von den Initiatoren, befindet sich noch auf dem Stand von 1797.